Na jetzt aber, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Fernsehen und Radio, alle sind zugeschaltet. Unser Thema heute Nacht heißt Macht und als hätten wir es geahnt. Ich finde, heute ist ein guter Tag für Deutschland. Oskar Lafontaine ist als Parteivorsitzender zurückgetreten. Und ich hoffe, dass wir bald Gerhard Schröder als neuen SPD-Parteivorsitzenden haben werden. Aber es soll nicht hauptsächlich heute Nacht hier bei uns um Politik gehen. Es soll gehen um das Thema Macht. Und ich frage euch, wer von euch ist extrem machtbesessen, extrem machtversessen? Geht vielleicht über Leichen, um Macht ausüben zu können? Und wer von euch ist Opfer von einem sehr machtgeilen Menschen? Also, wenn ihr mit mir reden wollt, 0180-5678-111, die Telefonnummer. Die Faxnummer 0180-5678-110. Ich lese wunderbare Dinge hier auf meinem Computer. Das ist, glaube ich, jetzt eine super Premiere, was das Alter angeht. Ich glaube, ich will jetzt mit einem Mädel reden, die 8 Jahre alt ist. Sabrina. Ja? Hallo Sabrina. Du, ja. Du bist zusammen mit deiner Mutti da, mit der Katrin. Ja. Die ist 44 Jahre alt. Ja. Und ihr beide habt jetzt bei mir angerufen. Ja. Wie kommt das? Warum? Weil meine Mutti mich vor 3 Wochen geprügelt hat. Nein. Doch. Ehrlich? Ja. Was hat sie denn genau gemacht mit dir? Also ich rede in letzter Zeit jeden Tag mit, wenn sie telefoniert, dazwischen und da ist es halt gekommen. Und was hat sie genau gemacht? Mich getreten, am Rücken geprügelt und im Gesicht. Hey, das klingt aber schlimm. Ja. Wohin hat sie dich denn getreten? Ins Bein. Ins Bein? Ans Bein. Und ins Gesicht richtig so reingehauen, reingeschlagen? Ja, aber ein bisschen tat das so weh. Tat schon weh? Ja. Hast du geweint danach? Ja. Und bist du weggelaufen in dein Zimmer oder was hast du gemacht? Nein, ich habe mich einfach hingelegt und dann habe ich geschlafen. So hast du es gemacht? Ja. Ich habe mich früher immer gewehrt, wenn meine Mutter mich geschlagen hat. Ich habe immer zurückgeschlagen. Hast du nicht gemacht? Nein. Nee, da hast du dann doch Angst gehabt. Ja. War das denn zum ersten Mal, dass deine Mutti so drauf ist, drauf ja. war? Und ist die ihr böse? Böse ist sie eher nicht. Nee, ob du ihr böse bist? Nein. Nee, und du meinst, dass sie auch eher nicht böse ist? Nein. Also ist es eher eine liebe Mutti? Ja, hat sie eine ganz liebe. Eine ganz liebe. Also ist das ein Ausrutscher gewesen einmal? Ja. Hat sie sich denn bei dir entschuldigt? Ja, sehr sogar. Was hat sie denn gemacht? Sie hat mich 1000 Mal gebeten, sie zu entschuldigen und so. Mhm. Und hat sie dir irgendwas Nettes gekauft oder so? Ja. Was denn? Ein kleinen Barbie-Camp. Hey, einen kleinen Barbie-Camp? Ja. Was ist das? Ein Mann. Ach, einen kleinen Barbie-Mann. Ja. Hast du viele Barbies zu Hause? Ja. Wie, erzähl mal, wie viel und was für welche? Ich kann gar nicht erzählen, so viel habe ich. Ehrlich, so viele? Ich krieg noch einen ganzen Karton geschenkt. Kriegst du noch geschenkt? Ja. Hey, aber einen kleinen Barbie-Mann hast du noch nicht? Doch, ich habe schon 3. Ach, 3. Ach, Ken hast du halt gesagt. Ja, ich habe Ken verstanden. Ja, Ken heißt er ja auch. Was findest du denn so schön an Barbies? Ach, ja, ich... Manchmal, wenn ich meine Freundin nicht hier habe, spiele ich eben mit Barbies. Ja. Was ist deine Lieblingsbarbie? Weiß ich eigentlich nicht. Weißt du, ich finde es im Prinzip alle ziemlich gut. Ja. Mann. Jetzt kommen wir aber von dem Thema weg, dass deine Mutti dich da mal ein bisschen verhauen hat. Hm? Jetzt gib mir doch mal die Mutti. Sabrina, soll ich dir mal meine Mutti geben? Ja, wir reden gleich nochmal ganz kurz hier beide, aber gib mir erstmal die Mutti. Okay. Ja? Sabrina, bis gleich. Katrin. Ja. Du hast aber eine süße kleine Tochter. Ja, hab ich. Und da ist dir die Hand ausgerutscht. Ja. Und das tut mir unendlich leid. Ja. Das tut mir so weh. Erzähl doch mal von deiner Warte aus. Sabrina hat es gerade ja schon erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ja, sie ist. Ich hab immer mal so. Ich habe viele Probleme. Ich bin Sozialhilfeempfänger geschieden und dies und jenes. Du bist alleinerziehend auch. Und dann habe ich, ja, es haben Tausende auch, und dann habe ich mal telefoniert mit einer Freundin und sie quatschte immer dazwischen. Mhm. Und dann war ich einfach mal durch den Wind. Mhm. Aber du hast ihr ja nicht sehr weh getan. Ich habe ihr wehgetan. Aber ich habe ihr wehgetan. Aber sie hat ja gerade gesagt, wäre gar nicht so schlimm gewesen. Nein, für sie vielleicht nicht, aber für mich. Mhm. Weil ich nie mein Kind schlagen wollte. Mhm. Und dann ist sie direkt in ihr Zimmer gegangen und hat geschlafen? Nee, hat sie nicht. Was hat sie denn gemacht? Sie hat dann geweint. Geweint, na klar, das hat sie auch wenn erzählt. Geweint und geschlafen. Ja, und dann bin ich daneben gegangen und hab sie in den Arm genommen, habe in ihrem Bett mitgeschlafen. Mhm. Du hast du dich ja schon oft bei ihr entschuldigt, ne? Hat Sabrina gerade gesagt. Ja, ja. Eigentlich ist es doch dann auch wieder gut jetzt, ne? Ja, ich hoffe es. Doch, sie hat doch gerade gesagt, du wärst so eine nette Mutti. Hast du es mitgehört? Ja. War doch total nett, oder? Ja, süß, ne? Ja, total süß. Kann doch mal passieren, Katrin. Nein, Schläge dürfen nicht passieren. Nein, dürfen eigentlich nicht passieren, aber... Dürfen nicht passieren. Aber wenn es einem dann hinterher so leid tut und man sich dann so wieder um das Kind bemüht, dann ist es doch schon in Ordnung, glaube ich. Das fiel dir gleich ein, diese Szene bei unserem Thema Macht, ne? Da hast du deine Macht ausgenutzt. Ja, ich habe meine Macht ausgenutzt. Die Macht des Älteren, der Stärkeren, ne? Des Erwachsenen. Ja, ich liebe mein Kind. Davon bin ich ganz überzeugt, wir alle, glaube ich. Jetzt hast du ihr ein nettes Geschenk gemacht und hast dich sehr oft entschuldigt. Ja. Hast du auch gesagt, dass das nie wieder vorkommen wird? Das wird nie wieder passieren. Ja. Ich bin ganz... Hier rede ich mit ihr. Ich bin ganz sicher, Katrin, das passiert auch nicht mehr, weil ich kriege das ja schon mit, wie sehr du das bereust und wie leid dir das tut. Das tut mir unheimlich leid. Schläge habe ich genug gekriegt. Also, ich will dir mal sagen, keine Schläge mehr kriegen. Es ist nicht schön gelaufen, aber es ist jetzt wieder gut. Es passiert, ja. Und es wird auch nicht wieder passieren. Jetzt sag mir doch mal, wie das kommt, dass Sabrina mit 8 Jahren jetzt noch auf ist. Ja, die ist krank. Ach, die Arme. Ja. Gib sie mir doch nochmal. Ja. Katrin, also ich finde, du bist eine nette Mutti, kann mal passieren und es wird auch nicht wieder passieren. Nee, okay? Ich schlag sie nie wieder. Okay, tschüss Katrin. Jetzt gib mir die Sabrina nochmal. Ja. Sabrina, du bist krank, habe ich gerade gehört. Ja. Was hast du? Also, erstens hatte ich eine Grippe. Mhm. Mit Fieber auch? Ja. Schlimmes, hohes Fieber? Nö. Ging so. Ja. Und dann hatte ich noch, warte, wie heißt das jetzt? Halsschmerzen? Ja. Und was noch? Eine Virusgrippe, dann hatte ich noch. Mhm. Dann hatte ich erstmal Windpocken. Ach du liebe Zeit. Also Windpocken habe ich auch gehabt. Windpocken finde ich sehr ätzend. Ich auch, hä? Ja? Da sieht man auch so scheiße aus, ne? Man ist voller Pusteln überall. Ja. Und dann habe ich dann jetzt Mittelohrveralterung. Mensch, Sabrina, was machst du alles mit? Ja, ich weiß. Mann. Jetzt. Ich gehe ganz oft jetzt in die Schule. Ja, ich meine, das ist ja das Gute daran, ne? Oder? Gehst du gerne in die Schule? Doch, ich gehe in der 2. Klasse, bloß ich fehle zu oft. Ich musste sie bestimmt noch mal... machen. Könnte passieren. Wie viele Wochen hast du jetzt schon aussetzen müssen wegen der vielen Krankheiten? 3 Wochen. 3 Wochen ist eine Menge Zeit. Ja. Aber da kann die Mutti dir ja vielleicht ein bisschen helfen und zu Hause... Ja, meine Mutti war nämlich selber Lehrerin. Ach ja, dann ist ja wunderbar. Dann wird sie dir schon helfen, damit du nicht nochmal das Jahr wiederholen musst. Genau. Hast du denn im Moment auch noch Ohrenschmerzen? Bitte? Hast du im Moment auch noch Ohrenschmerzen? Oh, warte. Ja? Jetzt quatscht deine Mutti dazwischen, ja, ne? Mann, sag mal, die soll still sein. Sag mal, sei mal still. Ja. Sie möchte gleich mal mit der Psychologin sprechen. Regel mal, machen wir. Machen wir. Aber jetzt noch mal zu dir. Hast du Ohrenschmerzen? Ohrenschmerzen? Mhm. Nee, jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich vor der Rotlichtlampe gesessen habe. Ach so. Also es geht bergauf bei dir. Ja. Mama macht alles. Die Mama macht alles. Ist das nicht langweilig, Sabrina, wenn du den ganzen Tag so allein zu Hause rumhängst? Also mit der Mutti natürlich, aber... Meine Freundin kommt morgen wahrscheinlich wieder. Ja? Und was macht ihr dann so tagsüber? Wir spielen... Was spielt ihr? Wir spielen manchmal einkaufen, wir spielen manchmal Barbies. Mhm. Ach, alles Mögliche so, was es halt gibt. Und dann bist du manchmal auch sehr lange auf, so wie heute. Ja. Das ist ja tiefe Nacht für dich, ne? Ja, normalerweise mich stört das nicht. Nee. Ich gucke dich jeden Tag. Ehrlich? Ja. Interessieren dich denn so die Themen, die wir hier besprechen? Ja. Aber sind doch viele Themen bei, die so für eine 8-Jährige vielleicht noch nicht so spannend sind, oder? Ich kenne das schon. Du kennst das schon? Also ich habe mal heimlich zugeguckt. Ehrlich? Ja. Dich haut gar nichts mehr um? Nö. Was war denn das Tollste? Ich finde das interessant. Ja, was war denn das Tollste, was du hier bisher schon gehört hast? Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und da hängst du, kleine Nudel, so eine ganze Stunde vorm Fernseher? Ja. Und die Mutti erlaubt das dann auch? Ja. Die guckt dann wahrscheinlich noch mit, ne? Ja. Sabrina, also ich glaube, es ist wieder alles in Butter. Deine, ja. Deine Mutti hat mir gerade gesagt, dass ihr das so leid tut. Ja. Und dass das nie wieder vorkommt. Ja, und ich hab sie auch ganz doll lieb. Ja, und deine Mutter dich auch. Und ich glaube, wir alle haben dich auch ganz doll lieb. Okay. Pass auf, Sabrina. Ich wünsche dir gute Besserung. Hm? Ne, damit du weiter in die Schule gehen kannst. Ja. Hast du denn einen netten Lehrer, einen netten Klassenlehrer? Ja. Echt? Ja. Und da gehst du so richtig gerne hin dann? Ja. Hm? Meine Freundin, die hat Asthma. Und von meiner Freundin holen wir dann eben die Hausaufgaben ab. Ah ja. Das Weil die sitzt neben mir. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut und sehr schlau. Mhm. Sabrina, wir machen das jetzt so, du legst jetzt den Hörer auf. Ja. Und wir rufen dich gleich nochmal, euch nochmal an. Das ist dann die Psychologin, dann kann die mit deiner Mutti reden. Okay. Alles Gute euch beiden. Dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Acht Jahre. Und sie schaut uns zu und findet das sehr interessant, was ihr hier so erzählt. Mann. Esther. Esther ist dran und die ist 21, ein bisschen älter als 8. Jo, aber auch nicht viel. Nicht so ganz viel, nee. Nee. Ja, also unser Thema heißt Macht, ne, heute Abend. Also ich bin ein Opfer der Macht. Inwiefern? Ich habe, wo ich 14 Jahre alt war, habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, meinen ersten richtigen Freund. Mhm. Hörst du mich? Ja, gut, ja. Und wie man das halt so kennt, Jubel, Trubel, Heiterkeit, mein allererster Freund, es war alles schön, alles gut. Er war mein allererster, also er hat mich auf gut Deutsch entjungfert. Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, wenn ich dann so andere Leute oder andere Mädchen habe erzählen hören, wie es das erste Mal war. Er hat sich so viel Mühe gegeben und so, und das war halt bei mir nett, aber man denkt sich halt, nun ja, es kann sich ja bessern. Mhm. Er hat angefangen, nachdem er mit mir geschlafen hat, mich runterzuziehen. Was? Du bist so hässlich. Du findest keinen anderen nach mir und ohne mich bist du gar nichts. Mhm. Und ich war 14 und irgendwann glaubt man das, wenn man das erzählt bekommt. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Zwei Jahre. Zwei Jahre hast du das mitgemacht? Mit Unterbrechungen, wo ich jedes Mal wieder zurückgegangen bin, weil ich halt mir sagte, er liebt mich. Und weil halt von außen der Druck dann immer kam, lass die Finger von ihm, der tut nichts Gutes für dich. Du siehst auch, was er macht, er schlägt dich, er hat dich vergewaltigt. Mhm. Der spioniert dir nach, du darfst nicht weggehen, du hast deine Freunde im Stich gelassen, du hast deine Freunde angelogen. Und ich habe halt immer wieder, halt auch durch den Druck von außen, habe ich mir immer gesagt, es ist besser, er meint es ja nicht so, er hat mich doch lieber, entschuldigt sich ja jedes Mal, wenn er mich schlägt. Und ich bin ja auch dran schuld, wenn er mich schlagen tut. Also, da hat mir mal eine, wir hatten, also, er hat gearbeitet und ich war abends bei ihm. Und er musste mit dem Zug heimfahren und da haben wir einen Disput gehabt und da hat er ausgeholt und hat mir eine gelangt. Und ich habe da gesessen, das Blut ist mir eine halbe Stunde aus der Nase geströmt. Das war im Alter zwischen 14 und 16? Ja. So lange warst du mit ihm zusammen? Ja. Hat sich das noch fortgesetzt, dass du Opfer von gewalttätigen Menschen, von Männern warst oder bist? Ich bin dem ausgewichen. Also ich habe dann sehr, sehr viele Beziehungen gehabt, aber ich habe Angst gehabt, eine feste Beziehung zu schließen. Aus dem Grund, dass ich wieder gezwungen werde, Sachen zu tun, die ich eigentlich nicht tun will, aber halt vor lauter Angst, dass ich halt meine Dresche kriege. Und das ist bis heute so? Nein, also im Moment bin ich in einer Beziehung drin, die eigentlich prima läuft. Also ich bin seit 5 Jahren mit ihm zusammen. Ah ja. Wir haben ein Kind, wir sind verheiratet, aber... Moment, seit 5 Jahren, du bist 21 erst. Das heißt, der kam direkt danach dann. Nein, eben nicht. Moment, das hat jetzt... Also ich war 16, ja. Das war mein wildestes Jahr, also ich bin 16 geworden, ich habe so ziemlich sämtliche Betten durchgemacht, die ich kannte. Weil ich halt einfach auf der Suche war, was dieses Gefühl Liebe ist und was ein Orgasmus ist. Also eine ganz üble Erfahrung als Jugendliche, kann man sagen, ne, zwischen 14 und 16. Was war das Schlimmste, was du da mitgemacht hast? Das schlimmste Ereignis oder das, was er dir angetan hat? Er hat mich vergewaltigt. Mehr als einmal. Mhm. Und ich konnte mich nicht wehren. Mhm. Wie alt war er eigentlich? Er war 20, wo ich ihn kennengelernt habe. Also er war erwachsen. Mhm. Er war ein Mensch, wo man Verantwortung zutrauen könnte, verantwortungsbewusst sein und das alles. Und er hat seine niederen Instinkte an mir ausgelebt. Er hat mich zu Analverkehr gezwungen. Mhm. Er hat aus Spaß ernst gemacht, also so Balkereien oder so, die gab's gar nicht. Wenn ich also angefangen habe mit Kitzeln, da hat er gleich zugeschlagen oder so. Ich hab dann, bin dann nur noch mit langärmlichen Kleidern rumgelaufen, weil ich am Körper von blauen Flecken übersät war. Und ich konnte mich nicht von ihm lösen. Also wie kam es denn dann, Esther, dass du dich gelöst hast? Ich hab durch diese Beziehung Selbstmordgedanken und Depressionen. Mhm. Und hab zwei Selbstmordversuche in dieser Beziehung getan und da hat meine Mutter irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt reicht, du kommst weg. Wohin? In eine Therapie, in einem Heim. In Heim? In Heim. Mhm. Und in dieser Therapie habe ich festgestellt, da habe ich ganz links liegen lassen. Mhm. Und ich habe dann probiert, ich habe dann angerufen, ja, warum er sich nicht meldet, ach, was soll's dann, und du bist ja eh so weit weg und du hältst ja nicht zu mir, sonst hättest du die Therapie nicht gemacht, du liebst mich nicht. Wie lange warst du dann in dieser Therapie? In dieser Therapie war ich insgesamt mit mehreren Umzügen in andere Häuser. Ja. Ein Jahr, also. Und danach hat er dich dann in Ruhe gelassen, als du nach Hause kamst? Nein. Nein. Er hat dann, ich war dann auf einer Internatsschule gewesen und er hat dann Briefe geschrieben, dass er mich noch liebt und ich soll doch zurückkommen und ich habe auch mit ihm telefoniert. Mhm. Es ist halt, er hatte diese Macht über mich. Er hat sie einmal gehabt und er hat sie immer noch, obwohl ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Er hat sie heute noch? Er hat sie heute obwohl noch. Obwohl du seit 5 Jahren mit einem Mann zusammen bist, den du gerne hast und liebst? Ja, er hat sie immer noch. Wie macht sich das denn deutlich? Dass ich vor meinem Mann manchmal Angst habe. Aber du hast, siehst du diesen Ex-Freund noch irgendwann manchmal? Sehr selten. Mhm. Und wenn ich ihn sehe, dann kriege ich Schweißausbrüche, ich kriege Panikzustände und ich habe bis jetzt das Glück gehabt, es war immer jemand anders dabei gewesen. Mhm. Bist du noch in therapeutischer Betreuung? Jein. Also jedes Mal, wenn ich eine Therapie angefangen habe, hat die Krankenkasse aus Kostengründen abgelehnt. Mhm. Und es ist halt, ich habe heute noch, wenn ich halt mit meinem Mann Streit habe, dass ich Angst habe, dass er mich schlägt. Mhm. Aber er hat dich nie geschlagen, dein Mann? Nee. Ja. Kein einziges Mal. Ja. Er ist auch das totale Gegenteil von ihm. Bei meinem Freund durfte ich mich nicht schick anziehen. Ich durfte, wenn ein anderer Junge mich angesprochen hat, habe ich zu Hause die Dresche gekriegt, weil ich dran schuld bin. Und dann habe ich mich entschuldigt, weil ich jetzt ein Body angezogen habe. Ich habe auf Knien vor dem gelegen, entschuldige, es tut mir leid. Mhm. Er hat mir seinen Ring wiedergegeben, hat gesagt, es tut mir so leid, dass ich dich geschlagen habe. Da habe ich auch auf Knien vor ihm gelegen, habe gesagt, ach, du konntest ja nichts davor, dass du mich geschlagen hast. Bitte, bitte, lass mich nicht allein. Ich brauche dich, also ich liebe dich. Und ein Beispiel dafür, wie die Menschen übelst Macht auf andere, über andere ausüben können. Ne? Genau. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin nochmal reden, Esther? Wenn sie Lust hat. Ja, das ist ihr Job. Du bist gefragt, ob du das gerne möchtest. Schon. Ja, dann werden wir dich, oder die Elke wird dich gleich auch nochmal anrufen. Und was ich noch sagen wollte, ich finde deine Sendung ganz prima. Vielen Dank. Weil ich gucke dir schon, ach Gott, mindestens ein Jahr. Ehrlich? Es war doch mal reiner Zufall, wo ich das gesehen habe. Und bei dir durchzukommen ist ziemlich schwer, aber heute Abend habe ich doch mal das Glück gehabt, weil ich weiß halt nicht, vielleicht bin ich heute Abend sympathischer aufgelegt, ich weiß nicht. Also ich finde es schön, dass du durchgekommen bist und wünsche dir nie wieder solche Erfahrungen natürlich, die du gemacht hast, sondern nur die besten Erfahrungen und dass du dich weiter mit deinem Mann gut arrangierst und dass die Macht nachlässt von dem Ex-Lover. Also ich denke mal, solange ich noch die Depression und die Selbstmordgedanken habe, solange wir da noch die Macht über mich haben. Deswegen solltest du gleich mit der Psychologin mal ein paar Worte reden. Mhm. Alles Gute, Esther. Alles Gute, dir wünsche ich auch alles Gute. Dankeschön. Und viel Spaß morgen bei deiner Sendung. Ja, vielen Dank, ein schönes Stichwort. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, morgen gibt es eine Premiere im deutschen Fernsehen. Es gibt die erste Talkshow, zu der man ganz einfach hingehen kann. Ihr könnt zu mir in meine Talkshow kommen, hier mitten in Köln. Und Näheres erfahrt ihr jetzt in unserer ersten kleinen Pause. 1.20 Uhr haben wir jetzt. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt: Das Domian-Extra-Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Ja, und dieser Rudolfplatz, auf dem wir morgen sind, dieser Rudolfplatz ist ganz in der Nähe des Millewitsch-Theaters. Findet ihr garantiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Unser Thema heute Nacht heißt Macht. Wer von euch ist machtbesessen? Wer von euch tut ganz viel oder hat schon ganz viel getan? Ist im wahrsten Sinne, naja, im wahrsten Sinne vielleicht nicht, aber übertragen und symbolisch ausgedrückt, über Leichen gegangen, um Macht ausüben zu können? Und wer von euch ist ein Opfer von einem machtbesessenen Menschen? Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Es geht weiter mit Jörg. Und Jörg ist 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jörg. Erst mal, bevor ich es vergesse, kann ich gleich ein Autogramm von dir haben? Ja, kannst du. Wir rufen dich dann nochmal an und notieren deine Adresse. Wunderbar. Ja. Erstmal schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Zum Thema Macht. Mhm. Ja, also ich finde, Ausländer, die haben voll die Macht. Ausländer haben voll die Macht? Ja, richtig. Hm. Was sagt mir das jetzt? Ja, ich meine, zum Beispiel, also fangen wir damit erstmal an, Ausländer. Du triffst einen Ausländer, er pöbelt dich an und, ja, was weiß ich, lässt irgendwie einen dummen Spruch los, du sagst was zurück, zack, hast du fünf Ausländer vor dir stehen und, du kriegst sofort einen in die Schnauze zum Beispiel. Ist dir das schon passiert? Nicht direkt, aber ich kann dir mal ein Beispiel nennen, was mir schon mal passiert ist. Mhm. Ich gehe mit einem Kollegen in unsere Stadt, so, treffen wir zwei Ausländer, kennen die gar nicht, pumpen uns an wegen Geld. Mhm. Ich habe gesagt, natürlich, ja, ich habe kein Geld, aber der Kollege von mir, der war etwas dümmer und sagte, ich habe wohl Geld. Sagte erst, ja hier, ich gebe dir eine Mark. Mhm. Wahnsinnig mit zufrieden, Sachen sind, ich will zwei Mark haben. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, dann haben wir gesagt, ne, dann lass mal ganz sein, dann kriegt er gar nichts und so. Wollten abhauen, auf einmal sagen die, ne, halt mal, bleib mal stehen und so. Und auf einmal pfeifen die da ganz viele Leute an, ne. Auf einmal stehen wir da mit, stehen da 8, 9 Mann, also Ausländer um uns herum. Mhm. Ja, und wollten uns richtig abzocken, ne. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, wir als Deutsche, ich meine, davor hat man natürlich Angst. Ich meine, wenn da ein paar Leute um dich rumstehen. Ja, erzähl mal weiter. Nun standen da ganz viele um euch herum. Was passierte dann? Ja, und dann nachher haben wir denen das Geld gegeben, was sie haben wollten, und sind abgehauen. Wie viel habt ihr denen gegeben? Bitte? Wie viel habt ihr denen gegeben? Ja, und, insgesamt 5 Mark. Mhm. Mhm. Ich meine, das spielt ja nicht um Geld. Ich meine, 5 Mark ist kein Geld, aber trotzdem. Hast du Angst in dem Moment? Ja, auf jeden Fall. Mhm, ja. Aber das Problem besteht ja, glaube ich, darin, es gibt natürlich solche Ausländer-Gangs, gebe ich dir recht, aber es gibt aber auch solche Gangs ja, mit Deutschen. Ja, auf jeden Fall, es gibt viele gute Ausländer. Ich verstehe mich auch mit manchen Ausländern, aber die sagen auch selber, die finden sowas scheiße. Mhm. Und aber ich sag mal, es sind verdammt viele Ausländer. Lebst du in einer großen Stadt? Das ist eher ein Dorf, also... Wenn, also, dann müssen wir mit dem Bus schon in der nächsten Stadt fahren. Bist du da gar nicht so mit so Gangs oder so konfrontiert? Nee, ne? auf keinen Fall. Mhm. Dennoch fällt dir das auf und nervt dich. Und macht dir auch Angst. Ja. Mhm. Ja. Ja, vor allem, das, was mich stört hat, ist... Ich will es gar nicht schönreden, Jörg. Es gibt sowas. Bitte? Ich will das gar nicht schönreden und ich glaube dir auch, dass du das so erlebt hast und es gibt auch so etwas. Ja, ich habe das viel erlebt. Es ist immer so heikel, wenn man darf das natürlich nicht so allgemein sagen, dass man immer über die Ausländer redet, ne? Nein, sag ich auch gar nicht. Ich sag ja nicht die, ist mir klar, ja. Viele, sag ich. Mhm. Und aber ich meine, das hat bestimmt vielen betroffen und ich hoffe mal, dass da mehr was zu sagen. Mhm. Ich wollte das Thema einfach mal ansprechen. Mhm. Ich habe auch öfter schon drüber nachgedacht, die anzurufen und so. Mhm. Und naja, auf jeden Fall, ich finde das ziemlich scheiße. Wir leben hier als Deutsche und die kommen hier als Gäste hin und du musst schon in deiner eigenen Stadt Angst haben, dass du von Besuch, sag ich mal, hier zusammengeschlagen wirst. Ich meine, ich finde sowas echt dermaßen scheiße. Mhm. Ist sicher eine schlimme Entwicklung, gebe ich dir recht. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Macht besteht vielleicht auch darin, dass man so etwas bisher oder bis vor kurzem gar nicht öffentlich sagen durfte, weil man dann gebrandmarkt wurde als Ausländerfeind. Ja, genau. Was genau. Ja völliger Blödsinn ist, ne? Und dann, ach, da kannst du sofort vergessen, dann hast du dir sofort ein paar eingefangen. Also wenn du sowas sagst, dann darfst du gar nichts sagen. Wir beide sind uns einig, dass die natürlich die große Masse der hier lebenden Ausländer ordentliche Leute sind. Ja. Und dass aber üble Randerscheinungen da sind, ja, ne? Die uns allen Angst machen. Ne? Ja, ich sag mal, das sind 80%. Ich sage, okay, 70-80% der Ausländer sind in Ordnung. Sind. Ja. Aber ich rede jetzt auch hauptsächlich von den Jugendlichen. Mhm, ja. Mhm. Ne? Aber ich finde echt, sowas finde ich echt nicht schön. Aber also, ich komme mit vielen Leuten klar, aber sowas verstehe ich echt nicht. Oh. Ich hoffe, dass das nicht mal in einer schlimmeren Auseinandersetzung endet, da mit dir und welchen Leuten auch immer. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Wegen dem Autogramm. Ja, du wirst gleich nochmal angerufen und dann notieren wir deine Adresse. Alles klar, okay. Danke, Domian, ne? Schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, okay. Super. Tschüss, Jörg. Tschüss. Zum Stichwort Autogramm, wenn ihr Autogramme oder haben wollt oder uns schreiben wollt, dann schreibt einfach an den WDR Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. WDR Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. Ein junger Mann von 28 Jahren mit dem schönen Namen, der mir wirklich sehr gut gefällt, Heinrich. Hi. Ja, hallo, guten Abend. Ja, Heinrich. Ich möchte zu dem kommen, was du am Anfang gesagt hast, dass das ein schöner Tag für Deutschland ist, weil Oskar Lafontaine zurückgetreten ist. Ja, siehst du es auch so? Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich wollte dich mal fragen, wie du dazu kommst. Weil ich nie ein Anhänger von Oskar Lafontaine war. Ich finde, dass er die deutsche Politik in eine Richtung gesteuert hat, die dem Land nicht zuträglich ist. In was für eine Richtung denkst du denn? In Bezug auf Wirtschaftspolitik. Ja, was denn da konkret? Also ich sehe all seine Ansätze der Steuerreform, wie er die Steuerpolitik durchgehauen hat, wie er beispielsweise auch seine Position zur PDS definiert hat. Ja. Das ist alles nicht mein Bier. Ich nehme ihm heute immer noch den Putsch übel gegen Scharping damals. Warum? Und ich finde einfach, weil das nicht redlich war, was damals abgegangen ist. Also ich finde das redlich, wie er abserviert worden ist, weil das ist durch die Bildzeitung, das ist im Grunde eine Hetzkampagne über die Medien. Also das Ganze fing ja schon an, dass englische Zeitungen im Grunde auch nach der Wahl schon auf ihn eingeschlagen haben. Schon. Ich meine, das muss einerseits ein Politiker anstecken, nur wenn er nicht mal im Grunde im eigenen Kabinett Rückendeckung hat dazu, dass man da natürlich auch die Brocken hinschmeißt. Und dann frage ich mich, was ist an der Steuerpolitik so falsch, wenn im Grunde der Spitzensteuersatz, der gesenkt werden soll, der wird ja nicht sofort ganz stark gesenkt, weil im Grunde die Leute, ein Großteil der Leute, die dich anrufen, wenn die mal steuerlich entlastet werden sollen. Also wir wollen... Dann daran, ja, lass uns mal da ruhig mal auf das Thema kommen. Dieselben Leute, mit denen du jeden Abend redest, ein großer Teil von denen, für die ist ja gerade seine Politik gemacht worden. Also wir werden jetzt hier nicht über die Steuerreform reden, dann langweilen wir die Schauzeuge. Naja, es gab eine Welle der Empörung in ganz Deutschland von Gewerkschaft bis Arbeitgeber, die sich gegen Lafontaine ausgesprochen haben. Aber von Gewerkschaften wüsste ich nicht. Da gibt es auch einige Äußerungen, die auch nicht mehr zufrieden waren mit ihm. Und er hat eben immer wieder auch den Kurs des Bundeskanzlers gebremst und blockiert. Der Bundeskanzler? Bitte? Welchen Kurs hat denn der Bundeskanzler? Den von gestern oder den von vorgestern oder so? Ich meine, der Bundeskanzler ändert seinen Kurs ja auch ständig gerade. Ich meine, man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er nicht bei Thomas Gottschalk aufgetreten ist oder bei Harald Schmidt, Oskar Lafontaine. Vielleicht ist das der neue Politikstil. Das Ganze fing schon an, dass er im Grunde genommen von der Presse schon runtergemacht worden ist, im Grunde genommen kurz vorher schon. Das ist er dann als Weltökonom und sowas lächerlicherweise tituliert worden. Also du meinst, er ist ein Opfer der Presse? Ich glaube, dass er ein Opfer der Presse ist. Ich glaube, er ist ein Opfer seiner Unfähigkeit, weil er letztendlich nicht mehr Herr im eigenen Laden war. Und ich weiß auch nicht, ob das so eine redliche, tolle Art ist, nach 100 Tagen einfach die Brocken hinzuschmeißen. Richtig, also da gebe ich dir im Grunde genommen recht, dass das im Grunde kann man nicht erst, sagen wir mal, zwei Ämter anstreben. Aber das ist also die Art und Weise, die kann ich aus anderen Gründen vielleicht auch nicht verstehen. Aber ich denke mal, dass das Gleiche ist ja, auf dich persönlich nochmal zu kommen, weil du eben auch von der PDS geredet hast. Ich meine, wir sind ja beides nun Westdeutsche, denke ich mal. Und man sollte auch vorsichtig sein, mit solchen Vergleichen wie PDS und NPD zu vergleichen. Mhm. Du hast auch schon gemacht. Das habe ich mal in der Sendung von dir gesehen, mhm. irgendwie so ganz nebenbei. Also das war zum Beispiel eine Äußerung vor kurzem von Oskar Lafontaine. Er ist lange schon unten durch gewesen bei mir, wo er aber endgültig unten durch ist. Wenn dieses nämlich realisiert würde, was er angedeutet hat, dann macht er diese kommunistische, ex-kommunistische Partei gesellschaftsfähig und er macht eklatante Menschenrechtsverletzer von früher, Ex-Menschenrechtsverletzer, ja. auch mehrheitsfähig. Und das ist eine Position, die ich überhaupt nicht als Sozialdemokrat teilen kann und sehr viele in der Sozialdemokratischen Partei eben auch nicht. Die meisten Ostabgeordneten, denen sträuben sich die Haare, wenn die das hören. Weißt du, und das hat mich sehr gefreut, dass der Schröder da auch gegengehalten hat. Ich bin sehr froh, dass es jetzt so kommt, denn die Gefahr hätte bestanden, dass es so ein Gegeneinander gegeben hätte wie bei Helmut Schmidt und Willy Brandt damals. Ich finde, das gehört in eine Hand, der Parteivorsitz und das Bundeskanzleramt. Also taktisch gesehen stimmt das sicherlich. Es ist nur die Frage, ob der Inhalte irgendwo, ob da nicht Inhalte verloren gehen. Weil ich glaube, dass Gerhard Schröder sicherlich ein Mann ist, der wohl auch an die breiten Massen irgendwo mhm. denkt, aber dass er auch bereit ist, Prinzipien ziemlich schnell über Bord zu werfen, wenn es opportun ist. Also du bist ein richtiger Oskar Lafontaine-Anhänger, merke ich schon. Nein, ich muss sagen, dass ja auch Oskar Lafontaine ja durchaus auch Querdenker war. Ne? Der hat ja nun angefangen in der Friedensbewegung, dann hat er sich im Grunde genommen auch schon mit den Gewerkschaften angelegt, als es damals darum ging, um die 35-Stunden-Woche ohne vollen Lohnausgleich. Mhm. Also ist nicht so, dass wie es jetzt immer dargestellt wird. So auch, ich meine, Menschen werden Etikette aufgedruckt, das ist dann so der extrem Linke und sowas. Auch was ich auf der BBC heute gesehen habe, wo es dann ständig immer kam, Left-Wing-Politiker und sowas Linksradikaler mit tituliert worden ist und so. Also wir sollten auch aufpassen, ob wir nicht ziemlich schnell durch die Medien auch ein Bild vermittelt kriegen, dass eine wie bei den Grünen auch Fischer ist der gute Dritte, ist der böse irgendwo. Und ich glaube sowieso auch, dass im Grunde genommen Also ich glaube nicht, dass wir das nur durch die Medien vermittelt bekommen. Wir kriegen durch die Medien diese Menschen vermittelt. Und wenn dieser Mensch, zum Beispiel Herr Lafontaine, vor den Kameras steht und gewisse Dinge sagt, dann sind es nicht die Medien schuld, sondern der in den Medien spricht. Ja, was er sagt, finde ich ja nicht falsch. Mhm. Ist nur die Frage, wie es ist doch so gewesen. Ich meine, du brauchst doch selbst die öffentlich-rechtlichen, ich meine, der WDR vielleicht nicht so stark, aber ich meine, du brauchst das ZDF nur zu gucken. Die haben, als die CDU noch dran war, mit Gewalt versucht, diese jetzige Regierung zu verhindern. Mhm. Und seitdem die dran sind, kommen im Grunde genommen nur noch Hiobsbotschaften, die dann gesagt haben. Also es wird im Grunde genommen alles, was die Regierung macht, wird sofort negativ. Also jetzt machen wir keinen Rundumschlag auf und über die Medien. Wir haben uns gegenseitig jetzt ausgetauscht zum Thema Oskar Lafontaine. Dir wäre es lieber gewesen, wenn er Parteivorsitzender geblieben wäre? Mir wäre es lieber gewesen, wenn Schröder zurückgetreten wäre und Lafontaine wäre Bundeskanzler. Ich glaube, dann wäre es radikal mit Deutschland bergab gegangen und wir hätten in Kürze wieder eine CDU-Regierung. Ja, aber diese Gefahr ist, glaube ich, jetzt gebannt. Also, Heinrich, wir sind anderer Meinung. Egal, so ist es nun mal im Leben. Ja, das macht ja nichts. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss, Heinrich. Ciao. Daniel, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Zum Thema Macht. Ja, ich habe da ein Problem. Also ich lasse meine körperliche Macht oft an körperlich Schwächeren aus. Und das meist im alkoholisierten Zustand. Wer sind denn körperlich Schwächere? Ja, ich sag mal Leute, die kleiner sind und halt ein bisschen schlechter gebaut sind als ich. Also Jungs oder was? Oder Mädchen auch? Ja, Jüngere, nein, nur Jungs. Also nur Jungs. Mädchen überhaupt nicht, also die packe ich nicht an. Mhm. Und wie lässt du dann die Wut an denen aus? Oder ja, die Macht? Sieht halt so aus. Also es wird halt abends ab und zu viel getrunken in der Kneipe. Und was weiß ich, also dann reicht meistens schon ein dummes Wort von irgendjemandem. Man geht auf Toilette zum Beispiel, jemand steht da, körperlich schwächer, sehe ich sofort. Und der lässt nur einen doofen Kommentar von sich, dann brennen mir die Sicherungen durch, dann kriegt er auf gut Deutsch einen rein, ja, und dann... Aber nur, wenn er kleiner und jünger ist? An große traust du dich nicht? Doch, es kommt auch vor. Es kommt vor, aber nicht so oft wie bei körperlich Schwächeren. Also es kommt vor. Da habe ich auch schon ab und zu den Kürzeren gezogen, aber es sind halt bei mir meist die körperlich Schwächeren. Wie oft vermöbelst du denn dann jüngere Leute? Es kommt vor, ja, es kommt drauf an, wie oft ich rausgehe. Also es kann zweimal im Monat sein, es kann aber auch manchmal gar nicht sein, weil ich mir manchmal sogar selber sage, nein, du gehst lieber nicht raus, mhm. weil die Leute, die tun mir auch anschließend wirklich leid. Also, wie schlimm endet denn sowas manchmal? Also es bleibt, also wenn Leute am Boden sind, trete ich nicht mehr rein oder so. Aber es kann auch schon mal passieren, Nasenbeinbruch oder sowas. Das gab's auch schon. Das gab's schon, sicherlich. Also ich wurde auch schon einmal verurteilt wegen Körperverletzung. Mhm. Und musste halt auch meine Sozialstunden machen und musste auch Schmerzensgeld bezahlen, nur irgendwo hat mir das nichts gebracht, also ich habe daraus nicht gelernt. Also in meinem alkoholisierten Zustand passiert mir das. So, also muss dann auch relativ stark alkoholisiert sein, vermutlich, ne? Ja, wenn ich trinke, doch, dann trinke ich relativ mhm. viel, also dann bleibt es nicht jetzt bei einem Bier oder so. Erkläre, versuche das mir doch mal zu erklären, warum du dann so drauf bist. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, ne? Doch, ist es, ja. Also wie gesagt, also die Leute, die tun mir auch hinterher leid. Und warum bist du so? Was steckst du in deinem normalen Leben ein? Wo schluckst du runter? Wo hast du Komplexe? Das ist eine gute Frage. Also wo stecke ich ein? Keine Ahnung. Also ich habe relativ viel Stress von der Arbeit her gesehen. Was machst du? Ich habe Wechselschicht, ich bin Chemikant. Mhm. Und wie gesagt, auch, sag ich mal, mit meinen Eltern hatte ich zurzeit viele Probleme. Mhm. Und früher in der Schule war es halt so gewesen, also ich war früher nicht so wie heute. Ich habe früher in der Schule ein bisschen Probleme gehabt. Mhm. Was heißt das? Ja. Warst du Außenseiter eher? Nein, das nicht. Hallo? Hallo? Daniel? Jetzt ist irgendwas weggebrochen. Dann drücken wir den Daniel mal weg. 1.37 Uhr. Und jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt, das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Ja Leute, ich hoffe, dass uns das morgen nicht passiert. Ich habe gerade gehört, dass unsere gesamte Computeranlage abgeschmiert ist. Im Moment kann ich mit überhaupt niemandem reden. Die Kollegen versuchen da irgendwas zu stricken. Ich wollte euch nur sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit dem einen oder anderen, mit dem ich hier in der Sendung schon gesprochen habe, vielleicht sehr lange gesprochen habe oder über interessante Dinge gesprochen habe, wenn ich den morgen auch treffen würde, wenn der ein oder andere morgen vorbeischneiden würde am Rudolfplatz. Dann können wir das nochmal vertiefen. Ihr könnt mir erzählen, wie es weitergegangen ist. Und ich würde sehr gerne live morgen mit der ein oder anderen Hure sprechen oder mit einem Stricher. Ich hatte, das habe ich am Montag, glaube ich, ja schon mal gesagt, in der Sendung ja schon wunderbare Huren am Telefon. Und wenn da eine morgen mal vorbeikäme, würde ich mich sehr darüber freuen. 0 Uhr, Rudolfplatz mitten in Köln. 2 Stunden dauert die Sendung. Der Rudolfplatz ist in der Nähe des Millewitz-Theaters. Und das Ganze wird hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live übertragen. Und für euch alle, die ihr sehr weit weg wohnt und nicht nach Köln kommen könnt, ihr könnt natürlich auch morgen anrufen. Wir machen so einen Mix aus Direktgästen, die mir gegenüber sitzen, und aus Telefon mit der bekannten Nummer 0180-5678-111. Unser Thema heute Nacht heißt Macht. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendjemanden am Telefon. Heike? Hallo Heike? Ja, hallo Domian. Wie alt bist du? Ich bin 33. 33? Ja. Du hast auch zu dem Thema angerufen? Ich habe zu dem Thema angerufen, richtig. Ja. Warum? Ja, weil mein Mann Macht über mich ausübt. Inwiefern? Ja, insofern, dass er mir halt droht. Ich bin also seit einem Jahr verheiratet, mhm. lebe jetzt schon wieder in Scheidung. Und ja, er droht mir halt schriftlich, mündlich, telefonisch, terrorisiert mich. Also wenn ihr jetzt schon wieder in Scheidung lebt, heißt das, dass da vorher schon einiges schiefgelaufen ist. Hat er da auch Macht über dich ausgeübt oder versucht auszuüben? Richtig, hat er. Inwiefern? Ja, insofern, ich muss dazu sagen, mein Mann war drogenabhängig mhm. oder ist es immer noch. Und ich habe ihm versucht, 2 Jahre lang die Stange zu halten. Mhm. Das hat irgendwo vorne und hinten nicht geklappt. Und als ich mich dann von ihm trennen wollte, fing er also an, Macht über mich auszuüben, indem er mich halt nicht rausgelassen hat oder mir gedroht hat. Und mir Warum hast du ihn überhaupt geheiratet? Ja, das frage ich mich heute eigentlich auch. Also ich dachte eigentlich, es war Liebe. Also er wollte dich nicht rauslassen? Richtig. Hat er dich geschlagen? Weniger. Er hat mich eigentlich verbal fertig gemacht. Mhm. Also ich bin eigentlich der Typ, vor Schläge habe ich eigentlich keine Angst, aber dieses Verbale. Also er hat dich regelrecht eingespart? Richtig. Zu Hause. Und das hast du auch mit dir machen lassen? Habe ich. Ja. Wie lange hast du das denn über dich ergehen lassen? 7 Jahre. 7 Jahre? 7 Jahre. Aber du bist erst ein Jahr mit ihm verheiratet? Ja. Das hat er aber so peu à peu aufgebaut. Also es waren so Kleinigkeiten, womit es angefangen hat. Also er durfte alles und konnte alles und ich war also das Heimchen am Herd. Und das habe ich halt mit mir machen lassen. Und jetzt lebt ihr in Scheidung? Ja. Ja. Du bist getrennt räumlich von ihm auch? Ja. Ja. Er sitzt zurzeit in Haft. Er sitzt in Haft? Ja. Warum? Ja, er hat so einige Dinge gedreht, also so wie Autodiebstahl und ja, Körperverletzung. Und das hat sich dann summiert durch die Drogenabhängigkeit. Mhm. Ja, und dann haben sie ihn irgendwann einkassiert. Wie lange wird er in Haft bleiben? Weißt du das schon? Ich denke noch ein Jahr. Noch ein Jahr. Und aber du hast gerade gesagt, dass er jetzt immer noch Macht versucht, auf dich auszuüben. Inwiefern? Ja, richtig. Brieflich jetzt halt, schriftlich. Ich habe also heute einen Brief erhalten, der ist 10 Seiten lang. Mhm. Und der hat mich wahnsinnig geschockt. Was ist denn das Schlimmste, was du in dem Brief gelesen hast? Die Vorwürfe, die er mir macht, die ich nie getan habe. Mhm. Also er unterstellt mir, fremdgegangen zu sein in den ganzen Jahren. Und das habe ich nie getan. Mhm. Wie gehst du jetzt mit diesen Vorwürfen um und mit dieser Macht, die da immer noch auf dich eindrückt, von der Ferne auch? Mit Angst. Mhm. Also mit wirklicher Angst. Reagierst du jetzt auf diesen Brief und auf diese Vorwürfe? Nein. Gar nicht? Nee, ich versuche es also nicht. Also ich reg mich zwar tierisch drüber auf und die Angst packt mich dann auch, aber ich versuche nicht darauf zu reagieren. Mhm. Du hast gar keinen Kontakt zu ihm, du besuchst ihn auch nicht? Nein. Nein. Mhm. Und dir ist es auch am liebsten, wenn du ihn dann gar nicht mehr siehst, auch wenn er aus dem Knast raus ist. Richtig. Ja. Aber das wird sich nicht vermeiden lassen, weil er findet Mittel und Wege, auch aus dem Knast heraus mir irgendwie Mitteilungen zu geben. Also 7 Jahre zusammen und du hast gerade gesagt, das hat sich so allmählich aufgebaut. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, Mensch, hier läuft irgendwas schief und der hat mich ganz schön im Griff und will auch Macht ausüben über mich? Eigentlich 3 Monate nach unserem Zusammensein, weil da bin ich auch schwanger geworden. Schon 3 Monate danach? Mhm. Aber dann hat sich das aber nicht langsam aufgebaut. Die Beziehung? Nee, eigentlich nicht. Die Macht ja, die Beziehung nicht. Mhm. Also wir wollten beide ein Kind. Mhm. Wir haben es dann auch bekommen. Und also von der Schwangerschaft an, vom 3. Monat an, kann man also sagen, hat er dann die Macht halt ausgeübt, dass ich zu Hause zu bleiben habe und er machen und tun lassen kann, was er will. Und du hast dich nie gewehrt? Nee, komischerweise nicht. Und wann ging dir, oder durch was ging dir ein Licht auf? So geht's nicht mehr weiter? Ja, eigentlich gar nicht, bis heute nicht, sag ich mal. Andere Leute haben mich darauf hingewiesen, die haben mir schon von vornherein gesagt, lass die Finger von ihm. Ja gut, aber jetzt hast du dich ja entschieden, dich von ihm scheiden zu lassen. Das ist ja immer ein Schritt, ne? Das war eigentlich so vor einem Jahr. Mhm. Also durch diesen Drogenkonsum und gesehen habe ich das eigentlich mehr oder weniger daran, dass er genommen und genommen und genommen hat. Mhm. Und mein Kind und ich immer weniger hatten. Mhm. Und von da an dachte ich mir eigentlich so, jetzt muss mal irgendwann Schluss sein. Aber irgendwo auch, wie wir es gerade schon gehört haben, eine ganz irrationale Beziehung, mhm, die du dir nicht erklären kannst. Nee, absolut nicht. Und kann man so weit gehen, dass man, dass ich sagen könnte, irgendwie hast du das, hast du diese Macht auch gebraucht von ihm? Ich denke schon, ja. Aber warum? Weiß ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Also selbst Therapeuten können es mir nicht erklären. Mhm. Das heißt, du bist auch in therapeutischer Betreuung? Ja. Mhm. Ist das für dich, wenn du... Kur. Bitte? Ich hatte eine psychosomatische Kur, mhm, und bin halt jetzt in Betreuung. Hat das dein Selbstbild von dir auch verändert? Das, oh ja. Ja. Oh ja. Das heißt, deine Selbstachtung... Ist weg. Ist nicht so sehr groß. Nee, gar nicht mehr. Ich glaube, mhm, ich habe sie gar nicht mehr. Mhm. Also er redet mir Dinge ein und mit der Zeit glaube ich die einfach auch. Mhm. Also ich glaube, da ist auch die einzige Lösung, wirklich radikal einen Schnitt zu machen. Ne? Ja, das ist nur nicht so einfach, ne? Nee. Weil er wird also immer wieder an mich rantreten können. Wegen des Kindes auch, ne? Wegen des Kindes noch nicht mal, das will ich auch nicht mal sagen, aber er findet Mittel und Wege halt, mhm, an mich ranzukommen. Das heißt, du hast geradezu Angst vor dem Tag, wenn er wieder rauskommt. Mhm. Irgendwann steht er vor der Tür. Richtig. Mhm. Und da helfen auch keine einstweiligen Verfügungen und was weiß ich nicht, das hat er mir also auch schon gesagt, wenn er kommen will, kommt er. Mhm. Hast du körperlich auch Angst vor ihm, dass er dir irgendwas antun könnte? Ja, er hat mir mal gedroht, er würde mir also Säure ins Gesicht schütten, dass mich so also kein anderer Mann mehr anguckt. Er hat wahnsinnige Angst davor, dass ich ihn verlasse wegen eines anderen, was nicht der Fall ist. Aber wie schlimm, wenn du dich jetzt verliebst in einen anderen Mann und er bekommt das mit. Ja, das ist das Problem. Das ist ja schon fast so eine Zwangssituation, dass du dich vielleicht aus Angst gar nicht verliebst in ihn, in einen anderen Mann. Das ist passiert und ich habe auch mit meinem Freund darüber gesprochen und er sieht das halt als locker, weil er ihn nicht kennt. Aber ach, es gibt einen anderen Mann schon im Moment. Ja. Mhm. Ja. Und dein beinahe bald Ex-Mann weiß von dieser neuen Beziehung? Ich hoffe nicht. Mhm, ja. Ich meine, drumherum werde ich nicht kommen. Irgendwann wird es erfahren. Mhm. Aber zum Zeitpunkt möchte ich ihm noch nicht sagen. Schlimme, vertrackte Lage, ne? Nach wie vor. Aber ich glaube, dass damit du davon loskommst und dich lösen kannst, ist natürlich eine neue Beziehung, ein neuer Mensch. Ich glaube, die beste Therapie schlechthin, ne? Ja, aber siehst du, mir wurde eingeredet, dass es das eben nicht ist, dass man dann halt billig ist. Von ihm? Von meinem Mann. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich anfangs auch, als ich den neuen Freund halt kennengelernt habe. Habe ich mir gedacht, Heike, das kann es nicht sein. Du bist halt einfach nur billig. Hm. Ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass Heike nicht billig ist. Hm. Sondern dass das ein ganz sehr richtiger und solider Weg ist zu einem neuen Leben, auch zu einem besseren Leben. Ich hoffe es. Ja. Alles Gute, Heike. Ich danke dir. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich meine Regie fragen, was wir jetzt machen. Hallo. Jetzt versuchen wir unsere tolle Computeranlage mal wieder zu aktivieren. Thomas, 44. Jawohl. Hey, es funktioniert. Seitdem wir Computer haben, haben wir die meisten Pannen. Ja, das brauchst du mir nicht erklären. Mein Gott, ist das nervig. Ja, Thomas. Mein Thema ist etwas anders gelagert. Und zwar nicht Macht im Sinne von körperlicher oder Gewalt in dem Sinne, sondern ich bin eher jemand, der Macht ausübt, der sehr viel Macht hat. Aber Er ist Thema lautet eher Macht einsam. Was machst du denn? Ja, was macht sie? Sie isoliert. Nee, was machst du? Ach, was ich mache? Ja, ich bin 44, bin ausgebildeter Ingenieur. Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon? Ich bin ganz nah dran, ich habe ein Funktelefon, ich weiß nicht, ob das daran liegt. Mhm. Wie gesagt, ich bin ausgebildeter Ingenieur, habe alle akademischen Weihen, bin Hochschullehrer, bin aber im Hauptberuf Unternehmer. Ja. Habe 400 Mitarbeiter inzwischen und habe 400. Direkt nach der Hochschule als 27-Jähriger mich selbstständig gemacht, als Ein-Mann-Betrieb. Mhm. Und habe mich halt immer alleine durchgebissen, wenn man will. Mhm. Und am Anfang war ich ein normaler, also ich sag mal, als Junge war ich ein ganz normal durchschnittlicher Mensch, weniger hochbegabt, im ganzen Gegenteil. Mathe eine 6 in der Schule. Mathe eine 6, oder? Prima, jawohl. Aha. In Köln, das Gymnasium erwähne ich nicht, das wirst du sicher kennen. Habe also da nie mit Leistungen geglänzt, habe dann aber im Studium mit 23 das Diplom gehabt, war mit 27 promoviert in den Ingenieurwissenschaften und mit Ende 30 habe ich einen Professortitel gehabt, obwohl ich an der Hochschule nicht weitergearbeitet habe, sondern selbstständig als Unternehmer tätig war. Und durch eine Vielzahl von Verflechtungen, die im Sinne von technisch-wissenschaftlicher Verbandsarbeit dann kommen, gewinnt man Posten. Und es kommt ein Posten zum anderen. Heute bin ich jemand, der über einen Etat mit Unterschrift verfügt, für die Forschung in Deutschland in Größenordnung 500 Millionen D-Mark, die öffentlich gefördert werden, wo ich selber nicht von profitiere, wo ich auch keinerlei in irgendeiner Weise Vorteile daraus ziehe, das ist rein ehrenamtlich, aber ich übe da Macht aus. Also ich mag schon, dass du wirklich dass du Machtpositionen besetzt. Ja, die gerade beschriebene und. Das ist nur eine kleine, es sind insgesamt 12 Ehrenämter, die ich auch. Ja, aber auch in deiner Firma natürlich, ne? Ja, natürlich. Wenn 400 Leute unter dir. Weil ich habe Mitarbeiter, mit denen ich zwar befreundet bin, menschlich, und ich gelte in der Firma als, denke ich, sehr humaner Chef. Mhm. Jetzt haben Thomas, die gleichen Rechte. Jetzt muss ich dich fragen, was ist für dich das Attraktive an Macht? Du, da ist nichts Attraktives. Warum machst du das denn? Nie gewünscht. Warum tust du es dann? Ich bin dazu gezwungen worden. Ach Quatsch. Nein, selbstverständlich. Es ist so, wenn du ein Unternehmen führst, erstmal aus einer ganz kleinen, misslichen Lage heraus, ohne Geld, das heißt, du musst dich durchbeißen, dann wirst du zwangsläufig gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Entscheidungen unabhängig von irgendwelchen menschlichen, persönlichen, irgendwelchen Schicksalen. Du musst die fällen danach, was ist langfristig gut. Auch jetzt in Bezug auf mein Unternehmen, auf meine Firma, ist es so, ich treffe Entscheidungen, die auf 20 Jahre gehen, dass ich versuche, das zu halten. Ach, Thomas, gründet, die Mitarbeiter zu erhalten. Gründet man ja nicht eine Firma, wird man nicht selbstständig, eben auch aus der Lust heraus, nein, eigenständig zu agieren. Das war Dummheit. Ich wird es auch heute nie wieder tun, denn das, was ich menschlich verloren habe, das kriege ich ja nie wieder. Und warum wickelst du die Firma nicht ab? Warum verkaufst du sie nicht? Ja, du bist witzig, das ist nicht so ganz einfach. Das ist mir schon klar, aber möglich ist es schon. Es ist so, ich habe diesen Gedanken gehabt, ich wollte mit 40 fertig sein. Mhm. Mit 40 will ich in Rente. Mhm. Das schaffst du nicht. Und das Problem ist ja, der Wert eines Unternehmens steigt immer mehr, weil man so viel selber verzichtet hat. Urlaub. Ich habe die ersten 10 Jahre praktisch keinen Urlaub gehabt. Mhm. Ich habe eine 20-jährige Ehe gehabt, von 20 bis 40, die ist auseinander. Man lebt sich auseinander, ganz in Freundschaft, aber man hat nichts mehr gemeinsam. Was ist das größte Opfer, das du gebracht hast? Ja, das ist zum Beispiel mein gesamtes persönlich-menschliches Umfeld. Mhm. Bist du ein einsamer Mann? Ja, absolut. Ja, immer, ich bin seit Jahren Fan deiner Sendung. Warum? Mhm. Weil ich nachts alleine bin und ich bin sehr viel unterwegs. Und wenn ich hier bin, dann gucke ich mir halt, ich komme um 12 nach Hause. Mhm. Dann schaue ich mir halt nochmal eben 2 Stunden Fernsehen an, um zu entspannen. Das heißt, du hast keine wirklich enge, tiefe Beziehung zu einer Frau und auch keine... Doch, im Prinzip schon. Ich hatte also 20 Jahre eine Ehe, die war auch an sich nach den klassischen Maßstäben okay. Ich denke mal, dass 3/4 aller Ehen so laufen, wie unsere gelaufen ist. Mhm. Nur, für mich wurde das ehrlich gesagt zu anstrengend. Ich hatte keine Lust mehr, am Wochenende noch irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen im Familienrahmen zu machen, weil der Beruf sehr anstrengend ist. Ich bin heute gleichzeitig noch Aufsichtsrat in einem großen internationalen Elektronikkonzern, der nicht deutsch ist. Ja. Und bin ständig auf Reisen. Und dadurch kommen natürlich zeitliche Vernachlässigungen des privaten Umfeldes. Freunde kann man nicht pflegen. Und das Problem ist, es gibt viele Menschen, die möchten mein Freund sein, aber aus Berechnung. Weil sie eben wissen, dass ich Macht ausübe. Thomas, wenn es dir richtig schlecht geht, wenn deine Seele verfinstert ist, du hast niemanden zum Reden. So ist es. Du wirst lachen. Ich bin nun ein sehr, ich sag mal, gehöre zum höheren Bildungspotenzial und zu den sogenannten High Potentials oder wie man das nennen will, die, also der Herr Schröder zum Beispiel ist mir persönlich bekannt. Ich treffe viele mächtige Menschen auch. Das ist alles oberflächlich. Das ist mir auch völlig klar. Was mir aber nicht... Man bewegt sich in seinem gesamten Tagesablauf, in seinem gesamten Leben, in einer völlig, eigentlich in einer Scheinwelt. Weißt du, was mich wundert? Ich denke die ganze Zeit drüber nach, während du redest. Du bist in gewissen Kreisen ein bekannter Mann in Deutschland. Ja, richtig. Ja, dass ich anrufe, meine. Ja, dass du anrufst, ja. Man wird dich an der Stimme, man wird dich an der Stimme erkennen. Das denke ich. Also ich meine, es gibt nur wenige Menschen, die diese Funktionen ausführen. Ist dir das peinlich? Das ist mir relativ egal. Weil ich so viel Macht habe, kann ich mir das leisten. So, jetzt die andere Frage. Das klingt alles sehr unzufrieden und das klingt eigentlich nach einem, wenn es nicht kokett ist, klingt es nach einem unglücklichen Leben im Moment. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Nach außen hin sieht das alles perfekt aus. Das steht in der Zeitung, da heißt es, man hat Erfolg, man hat Wohlstand, man hat also einen Chauffeur, man hat Autos, man hat alle Insignien, wo Menschen von träumen. Wenn man hinter die Kulisse schaut, stehen da einsame Menschen, die im Prinzip wenig Bindungen haben. Jetzt gehe ich davon aus. Aus sich alleine heraus leben. Ja, jetzt gehe ich davon aus, nach dem, was du gerade erzählt hast und angedeutet hast, dass du finanziell auch ein abgesicherter Mann bist. Absolut, ja. Warum machst du dann keinen Cut in deinem Leben? Und das geht nicht. Ach, das ist nein, so mehr also ist, der Lafontaine ist zurückgetreten als SPD. Ja, also weiß ich, der kann mich auch. Dann kann, ich stimme voll mit dir überein, übrigens in dieser Meinung. Ja, also dann kannst du auch zurücktreten. Natürlich kann ich das, aber jetzt pass auf, was kommt? Ich habe Verantwortung. Ich habe ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern, die mir vertrauen. Du musst es ja nicht von heute auf morgen machen. Du kannst es ja ganz vorsichtig in die Hände von jemand anderem geben. Ja, natürlich, das habe ich auch vor. Aber das ist alles etwas, das ist ein Prozess, der läuft relativ langwierig. Du musst Leute aufbauen. Das dauert 10 Jahre. Darf ich was fragen? Bitte. Kann es sein, dass du auch Angst vor diesem anderen neuen, machtlosen Leben hast? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe das mir immer gewünscht. Und ich habe immer diesen Traum gehabt. Und ich weiß auf der anderen Seite, ich habe so viele Funktionen übernommen. Diese Menschen, es ist ja so, ich habe die gar nicht freiwillig übernommen. Man hat mir die aufgenötigt, man hat mich gebeten, diese Macht auszuüben, weil kein anderer sich getraut hat. Aber dennoch bin ich der Auffassung, niemand im Moment zwingt dich, dieses auf Dauer weiter so zu leben. Nee, du hast recht, Domian, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich es nicht mache... Dann macht es jemand anderes und vielleicht auch sehr gut. Ja, das mag sein, aber es ist so, dass in den Funktionen, in denen ich drin bin, sind alles demokratisch besetzte Positionen. Man hat mich gebeten, diese auszuüben und man möchte, dass ich die länger mache. Ich war 15 Jahre Vorstandsvorsitzender einer großen Vereinigung. Aber Thomas... Und habe den jetzt abgegeben, den Vorstandsvorsitz. Die Leute haben gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Und ich sage, Kinder, das geht nicht, ich kann nicht alles machen. Ja, dann lass die Leute doch reden. Nein, aber das klingt, es klingt, Mensch, ich habe Verantwortung. Ich habe eine Aufgabe. Es klingt, Thomas, es klingt aber auch irgendwie eitel, wenn du sagst... Ja, also, richtig. Ne? Eine Eitelkeit ist damit verbunden. Was wäre denn wirklich dein Traum? Wie würdest du am allerliebsten leben, wenn du jetzt von einer Fee... Das kann ich dir sagen. Ich habe also mein persönlicher Lebenstraum ist, ich bin ein Mensch, der durch die ganze Welt reist, ständig. Mhm. Und meint, das perfekte Land für mich ist von der klimatischen und von der kulinarischen Seite Mexiko. Mhm. Ein Mensch, auch ein Volk mit sehr viel glücklichen Menschen. Deutschland ist ein Volk mit sehr viel unzufriedenen Menschen. Mhm. Das gefällt mir sowieso nicht. Neben den ganzen klimatischen Randbedingungen. Aber ich würde gerne in ein solches Land auswandern, mhm. würde dort zum Beispiel Rotwein anbauen. Das wäre mein persönlicher Traum. Nur, ich bin sicher, wenn der Wille da ist, kannst du dieses langfristig so arrangieren. Ich kann mir das theoretisch von heute auf morgen leisten. Ja. Nur hinterlasse ich eine Lücke. Mhm. Und du hast selber eben gesagt, der Lafontaine, der geht einfach so, das doch hat er keinen Stil. Ja. Man kann sich nicht aus seiner Verantwortung heraus stehlen. Dennoch, ich wiederhole mich jetzt. Du kannst insgesamt 15 Ehrenämter. Ja, kann Thomas. Ich da nicht herausstehlen. Nein, du sollst dich auch nicht herausstehlen. Du kannst es ja ganz offen sagen, so, Jungs, ich mache das jetzt noch 3 Jahre. In 3 Jahren bin ich weg. Dann nur mit Lachen, das sind Dinge, die ich schon postuliere. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich im Moment das Problem, dass ich isoliert bin. Und dann stehe ich in 3 Jahren ganz isoliert da. Und vor allem das Schlimme ist, ich habe eine Beziehung gehabt. Die ist 20 Jahre gelaufen. Habe dann ein halbes Jahr alleine gelebt. Habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich komme mit mir selber sehr gut klar. Mhm. Und habe dann eine zweite Beziehung eingegangen mit einem Menschen, den ich sehr lange kannte, aus meinem beruflichen Umfeld. Mhm. Und 5 Jahre lang. Mhm. Nur dieser Mensch geht unter mir zugrunde. Mhm. Weil der kennt mich sehr gut, bewundert mich auch und all das, was eben wahrscheinlich solche Machtmenschen brauchen. Mhm. Aber es ist so, in meiner Natur liegt, und du merkst auch, du kommst kaum zu Wort bei mir, dass es sehr schwer ist, gegen mich zu argumentieren. Mhm. Ich würde sehr gerne mit dir vielleicht irgendwann nochmal reden und dann ja, oder das auch, aber dann am liebsten über das Thema Aussteiger. Ja, ja, gerne. Ne? Also ich kenne viele Leute davon. Ich hoffe, dass du das hinkriegst. Ich bin sicher, wenn du das willst, du bist so eine dominante Persönlichkeit, wie du gerade gesagt hast, kriegst du das auch bestimmt. Wenn du morgen vorbeikommst, du bist herzlich eingeladen. Würde mich sehr freuen. Ich bin zufällig morgen in Köln. Ja, bitte. Bitte guck rein. Thomas, danke für deinen Anruf. Gern geschehen, Domian. Alles Gute. Sehr gefreut. Ja, mich auch. Gut. Deine Sendung ist, wie gesagt, absolut top. Ich danke dir. Das muss ich dir sagen, das hat den kulturellen Wert des Fernsehens um garantiert 1000% gesteigert. Ich danke dir vielmals. Tschüss, also, Thomas. Tschüss, Domian. Tschüss. Jetzt haben wir noch Daniel. Und Daniel ist 21. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Morgen. Das, was mich ein wenig verdutzt hat eben, ist ganz ehrlich deine Aussage über die Entwicklung an der SPD-Spitze heute Abend am Laufe des Tages. Warum? Ich, das ist eigentlich relativ einfach zu begründen. Ich habe das im Vorgespräch eben mit einem deiner Mitarbeiter schon erwähnt. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe eine 5-jährige SPD-Mitgliedschaft im Buckel. Mhm. Ich komme aus einer langjährig traditionellen SPD-Familie im Ruhrgebiet. Mhm. Und ich habe also in der Zeit der Mitgliedschaft 2 Bundestagswahlkämpfe mitgemacht und haben mich also sehr für die Partei engagiert, wirklich das typisch auf der Straße rumlaufen, Zettel verteilen etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vermisse bei Herrn Schröder, den du gerade, wie ich aus deinen Bemerkungen geschlossen habe, doch präferiert hast. Ja, ich bin ein absoluter Schröder-Mann, also immer schon gewesen. Ja, ich kann mich mit demjenigen nicht anfreunden und ich möchte gerne korrigieren, was du eben gemutmaßt hast über die Stimmung an der sozialdemokratischen Basis. Mhm. Ich denke, dass Herr Schröder da alles andere als der Favorit der Basis ist, gerade im Vergleich mit Oskar Lafontaine. Und die Basis, so wie ich sie kennengelernt habe hier im Ruhrgebiet, ist... Mag sein. Mag vielleicht sein, aber ich glaube, dass es für die Sozialdemokratische Partei sehr, sehr viel besser ist, langfristig politisch gesehen auch, wenn Gerhard Schröder auch SPD-Vorsitzender ist. Ich glaube, nur so ist es gewährleistet, dass die SPD lange an der Macht bleiben wird in Deutschland. Mensch, Daniel, jetzt können wir gar nicht weiterreden. Die Sendung ist zu Ende. Ja, mach's gut. Tschüss, Daniel, tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, ich hoffe, ich sehe oder treffe euch morgen 0 Uhr Köln, Rudolfplatz am Hahnentor. Da gibt's eine Domian-Extra-Sendung übertragen hier mit der Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich freue mich auf euch und bin sehr, sehr gespannt. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.